Die Kinder des Hauses, Entwurf, erster Akt. Madelon kommt von einer kleinen Wallfahrt zurück, wo sie für ihre Unruhe Trost gesucht. Ein begangenes Unrecht quält sie. Sie bringt keinen Trost zurück. Sie findet Narbonne zufrieden, mutig und sicher. Alles scheint ihm nach Wunsch zu gehen. Nur ist er ärgerlich über einen weggekommenen Schmuck, den er seiner Braut hatte verehren wollen, und er will die Gerichte deswegen in Bewegung setzen. Madelon erschrickt. »Lasset die Gerichte ruhen«, sagt sie, »nehmt das kleine Unglück willig hin.« »Es ist kein kleines Unglück.« »Nehmet's an als eine Buße. Schon lang hat mich die ununterbrochene Dauer eures Wohlstandes bekümmert. Ich will aber mein Recht verfolgen.« »Euer Recht«, seufzt Madelon. Noch größere Unruhe zeigt Madelon, wie sie hört, dass eine Zigeunerin im Haus gewesen, welche man des Schmuckes wegen in Verdacht habe. Sie beklagt sehr, dass sie nicht hier gewesen. Ach, vielleicht, indem ich meine fruchtlose Wallfahrt anstellte, um mein Herz zu beruhigen, habe ich die einzige Gelegenheit verfehlt, meines langen Grams loszuwerden. Ihr Gemütszustand ist bang und ängstlich und spannt die Furcht. Damit steht Narbonnes Sicherheit und Ruhe in einem interessanten Kontrast. Madelon scheint von dem Bewusstsein eines Verbrechens gepeinigt, dessen Mitschuldiger Narbonne ist. Dieses Verbrechen ist zwar noch nicht ganz deutlich, es besteht aber in dem unrechtmäßigen Besitz des narbonnischen Erbes. Narbonne tröstet die Madelon mit seiner guten Verwendung dieses Erbes, wie er sagt. Seine Anfrage bei ihr, ob sie keine Ansprüche auf seine Hand mache, deutet auf ihr früheres Liebesverständnis. Sie entlässt ihn aller Verpflichtung und will ihr Leben der Reue widmen für ihn und sich selbst. Herr von Ponty, Bailli des Orts und sein künftiger Schwiegervater, kommt wegen des weggekommenen Schmucks die nötigen Erkundigungen einzuziehen. Dies kann mit einiger Förmlichkeit geschehen und mit Zuziehung eines Gerichtsschreibers. Der Schmuck wird beschrieben, die Hausgenossen werden aufgezählt, und bei dieser Gelegenheit exponiert sich ein Teil der Geschichte. Besonders ist die Rede von Sainte-Foy, dem jungen Menschen, welchen Narbonne vor 5 Jahren ins Haus genommen. Diese Geschichte wird erzählt und zeigt den Narbonne im Licht eines Wohltäters. Er scheint keinem Verdacht gegen denselben Raum zu geben. Nach diesen offiziellen Dingen ist die Rede von der Heirat. Ponty zeigt, wie sehr er und die ganze Stadt den Narbonne verehre und ist glücklich in dem Gedanken einer Verbindung mit ihm. Sainte-Foy im Gespräch mit dem alten Thierry. Der junge Mensch zeigt die leidenschaftlichste Unruhe. Es ist ihm zu eng in dem Hause. Er strebt ins Weite fort. Er hält sich für den Sohn schlechter Eltern. Das Heimatlose schildert sich auf eine rührende Art in dieser Szene. Sainte-Foy hat die ganze Erde frei vor sich liegen. Will er mit Adeläden entfliehen, oder was hat er sonst mit ihr vor? Ähnlichkeit ihrer Herkunft verbindet sie. Seine Agitation ist die heftigste. Dabei hat er etwas Geheimnisvolles, Unsicheres, Scheues, Gewaltsames, was aussieht wie Gewissensangst. Besonders scheint er sich eines großen Undanks gegen Narbonne anzuklagen. Wie von der Heirat desselben die Rede ist, steigt seine Unruhe aufs Höchste. Seine Szene mit Thierry sieht völlig aus wie ein ewiger Abschied. Er nimmt auch Abschied von den leblosen Gegenständen, und so reißt er sich los in der gewaltsamsten Stimmung. Thierry schüttelt das Haupt und scheint sich mit Macht gegen einen aufsteigenden Verdacht zu wehren. In seinem Monolog spricht sich's aus, wie es in alten Zeiten hier war und wie es jetzt ist. Er und Madelon sind die einzigen Reste des alten Hauses. Das Haus im Walde. Adelaide ist einer gefährlichen Zigeunerin entsprungen, von der sie tyrannisiert und zum Bösen verleitet worden. Sainte-Foix hat sie in einer hilflosen Lage gefunden und zu guten Leuten gebracht, bei denen sie sich noch heimlich aufhält. Sie hält die Zigeunerin, wo nicht für ihre Mutter, doch für ihre Tante. Sainte-Foix ist ihr einziger Schutz, aus Furcht entweder vor der Zigeunerin oder vor mächtigen Personen will sie sich niemand anderm anvertrauen. Zu Sainte-Foix zieht sie eine starke Sympathie, die aber entschieden nicht Liebe ist. Darf sie wissen, dass er schon liebt? Sie hat eine Kostbarkeit bei sich, ihr einziger Reichtum. Diese entschließt sie sich zu verkaufen und gibt sie zu dem Ende ihrer Wirtin, um damit nach der Stadt zu gehen. Indem sie die Zurückkunft dieser Frau erwartet, kommt Sainte-Foix, um ihr anzukündigen, dass sie miteinander entfliehen müssen. Sie ist dazu bereit und erwartet bloß die Zurückkunft der Frau, welche ihr Kleinod zu Geld machen sollte. »Lass sie fahren«, sagt er, »ich besitze, was wir brauchen.« Die Polizei kommt, Adelaiden mit fortzunehmen. Sainte-Foix macht sich durch ihre Verteidigung höchst verdächtig und folgt ihr zu dem Richter.